Bevor du dem Erzfeind Ganon entgegentreten kannst, musst du die Festung Zentrum erobern. Dort ist der Schatz des Todes versteckt. Bring ihn mir, ich warte.